Nur noch ein Wort, dann ist das Album fertig. Ich komme nicht drauf. Da fehlt die Pointe. Da fehlt der Sinn des Lebens. Und, Schlampe, Hure, Möse. Ah, warte, ich hab's. Nutte. Ja, genau, Nutte. Ich hab's. Nutte. Aber ich muss das anders aussprechen. Nutte. So, genau, ich hab's. Also, ich bin fertig. Warte mal, ich glaube, ich muss kotzen. Nein, doch nicht. Okay, wir können aufnehmen. Ja. Nutte, ich bin der erste Rapper mit Inhalt und Message. Es geht um Drogen, Huren und immer um Meckes. Rapper machen Ansagen und Absagen mit Tracks, die klingen wie schwarzblasende Balladen. Stoffticken ist die Basis für Rap-Singles. Du kommst mit Punchlines, ich aus Maastricht mit Stecklinge. Plastiktüten mit Hanfblatt und Zipverschluss. Irgendwie macht man durch Straftaten im Abschluss. Wen juckt deine Meinung, Hure, beschwerst dich wegen Style und Coolness, Reimstrukturen hab. Zerknüllte Batzen statt goldener Mastercard, bumst deine Mami, weil heute ist Vatertag. Fress mich voll mit Aioli und Tapaschalen, Pflanz mit Ruggerpaten, ganze Grasplantagen. Ich hau auf deine New-Era-Cappy und du sagst, ich find dein Fuß lecker, Daddy. Ich piss auf das Mic und die Mucke klingt fetter als 90% der Hurensohn-Rapper. 0,9. Ich piss auf das Mic und bin trotzdem im Takt. Ihr Strichwort in den Tax mit Lipgloss für den Glanz. 0,9. Tannenbusch-Nutte, kochende Crackbetriebe, goldene Kettenliebe, polnische Felgenliebe, V12. Maschinen auf Backsteine geparkt, stehst geschockt morgens auf mit Kackstreifen im Arsch, Nuttensohn. Wo sind deine Tiefbettschlappen? Weedpacks handeln aus Eastpack-Taschen, Postfach immer voll. Viele Brief und Pflege, du brauchst schon für 5er Gras Finanzierungspläne. Dumme Huren wollen seelischen Beistand, schon nach paar Takten putzen sie die Zähne mit meinen Schwanzbomben, Ivory da. Erdbergknollen, dessen Wirkung die locker den Nerv zertrommeln um. 2 Uhr nachts hörst du Haftschadenschreie, wo du schon am Träumen bist von Manga gezeichnet. Doch Pokémon ist im Vergleich zu Deutschrap ein Gangsterfilm, in dem man perlweißes Zeug schreckt. Ich piss auf das Mic und die Mucke klingt fetter als 90% der Hurensohn-Rapper. 0,9. Ich piss auf das Mic und bin trotzdem im Takt. Ihr Strichworte in den Tax mit Lipgloss für den Glanz. 0,9. Ich piss auf das Mic und die Mucke klingt fetter als 90% der Hurensohn-Rapper. 0,9.